Noch schlechter als ihm, der viele Jahre gut verdient hat, ergeht es dem Gros der Signa-Mitarbeiter. Sie hatten ihre Altersversorgung auf Anteilen an der Signa aufgebaut, die jetzt faktisch wertlos sind. Benko hatte immer sehr für die Mitarbeiteraktien geworben. Anerkennung? Ja, blinde Gefolgschaft schlug mit dem Pleiten um in Abneigung, in Wut. Der Meister war entzaubert. Auch von seinen Stärken schien nichts mehr übrig zu sein. Lange wurde er bewundert, weil er auch in Krisensituationen cool blieb und Lösungen fand, wenn andere schon nervös wurden. René habe immer eine Idee gehabt, sagt ein Finanzexperte, der viele Transaktionen mit ihm zum Abschluss gebracht hat. Nun, mit den sich abzeichnenden Insolvenzen wirkte Benko immer fahriger. Dem Investor Roland Berger, der zuletzt Mitte Dezember 2023 mit ihm gesprochen hatte, wurde klar, dass Benko die Dinge offenbar über den Kopf gewachsen waren. Herr Benko meinte, er habe im Moment auch keinen Überblick, er suche die Zahlen und würde sich wieder melden. Da habe ich ihm gesagt, wenn Sie die Zahlen nicht haben, wer dann? Ich wusste nun, dass ich von ihm keine fundierte, ehrliche Antwort mehr bekommen würde. Andere sprechen von sinnentleerten Anrufen und dass Benko in den Gesprächen teils rüde über Investoren und frühere Vertraute hergezogen sei. Manche hatten den Eindruck, dass Benko am Abend und in der Nacht nicht mehr ganz Herr seiner Sinne war. Auf Versuche der Autoren dieses Buches, mit ihm nach den Insolvenzen ins Gespräch zu kommen, ging Benko nicht ein. So lässt sich nur mutmaßen, als die Fassade des Gebäudes Signa zusammenstürzte, da begrub sie auch ihren Architekten und Bauherrn unter sich. Auch für ihn wurde die Last zu groß. Letztlich wurde Benko ein Opfer seines Systems, in dem fast alle relevanten Entscheidungen von ihm getroffen wurden und alle anderen nur über Ausschnitte Bescheid wussten. Es ging zu wie früher am Hofe des österreichischen Kaisers Franz Josef I. So wie jeder der Minister und Höflinge versuchte, dem Kaiser nahe zu sein, so mussten die Geschäftsführer und sonstigen Manager den direkten Zugang zu René Benko haben, sonst drehten sie sich nur im Kreis. Die Fixierung auf Benko und sein Herrschaftswissen bedeutete am Ende auch, dass Benko sich niemandem anvertrauen konnte und die Verantwortung allein auf ihm lastete. In den meisten großen Unternehmen hat eine Führungskraft, also auch der Chef, nicht mehr als 10 Direct Reports, also Menschen, die er führt und die direkt an ihn berichten. Werden es mehr Menschen, kann Überforderung einsetzen, die Entscheidungsfähigkeit leidet. Benko, der eigentlich gar kein Amt besaß, führte im Zweifel alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Er hatte potenziell tausende Direct Reports. Denn bei der Signa warteten die unterschiedlichsten Entscheidungen auf Benko. Ganz kleine und ganz große. Ob es um die Gästeliste und die Platzierung der Gäste auf seinem 40. Geburtstag in der Villa am Gardasee ging oder darum, zu welchen Konditionen die Signa die britische Warenhauskette Selfridges kaufen sollte. Benko verhandelte mit den zuständigen Staatssekretären im Detail den staatlichen Zuschuss beim ersten Schutzschirmverfahren von Galeria Karstadt Kaufhof. Genauso wie er entschied, welchen Marmor man verwenden solle in seinem Penthouse in Berlin, wie das Bett aussehen solle und dass die große Scheibe aus Panzerglas sein solle. Um die Investoren in allen Signa-Sparten kümmerte sich, nahezu ausschließlich, Benko. Genauso wie um alle größeren Übernahmen oder neuen Projekte. Optik und Inhalt der Präsentationen mussten von Benko ihr Platzett bekommen. Sogar einige Artikel in der Signa Times, im hauseigenen Public Relations Organ, wollte der Chef kennen, für die übrigens Chairman Berninghaus eigenhändig Texte verfasste. Da hat er offensichtlich das Beispiel des Oberbosses Schule gemacht. Benko begann als Start-up-Unternehmer und er blieb es einfach, auch als die Firma sich verzweigte und in die Breite und Höhe wuchs. Andere Start-up-Unternehmer holen sich irgendwann erfahrene Manager ins Unternehmen, um es neu zu sortieren, wie die Google-Bosse Eric Schmidt, der zuvor klassische IT-Unternehmen geführt hatte, oder Facebooks Mark Zuckerberg die Managerin Sheryl Sandberg, die Stationen bei McKinsey und Google hinter sich hatte. René Benko hat nie in einem Konzern gearbeitet und als seine Firma sich zu einem Konglomerat entwickelte, machte er einfach so weiter wie bisher. Bis in die letzten Tage der Signa war René Benko mit fast allen Beschäftigten per Du, genauso wie mit dem Gros seiner Investoren und Gesellschafter. Der Monarch protzte und dominierte, aber er gab sich auch nahbar. Mehrmals versuchten einzelne Manager, die Signa zu einem gewöhnlicheren Unternehmen zu formen. Um 2015 bemühte sich eine Gruppe um den Handelsmann Wolfram Keil, der früher unter anderem für Procter & Gamble gearbeitet hatte, die Firma zu modernisieren.